I wish I had a window over the bay and a black horse grazing on the green all day. I wish I had a well to draw my water from and a warm log fire for when the summer is gone. Wir sind im Studio der Plattenfirma Hannibal Records in London und dieses Label gehört Joe Boyd. Wann ergab sich für Sie der Entschluss, in London zu bleiben? Once I decided to spend time here. 1964 entschied ich mich dafür, hier zu bleiben. Ende 1965, als ich für Elektra Records als Repräsentant für Europa arbeitete, wurde mir klar, es war auch noch was ganz anderes hier los, das gar nichts zu tun hatte mit Jazz und Blues, es sei denn als eine Art Ableger davon. Da passierte was, und zwar in London, eine regelrechte Explosion in der Musik. Damals wurde London ein fantastischer Ort zum Leben. Anderthalb bis zwei Jahre vergingen und alles veränderte sich noch mehr und wurde noch interessanter. Ab da begann ich mich sehr stark in der Psychedelic-Rock-Szene zu engagieren, dem sogenannten Underground, mit all den neuen Gruppen, die hier und da aus dem Boden schossen. Das war wirklich eine sehr aufregende Zeit. All the new groups that were springing up, and it was a very exciting time. Joe, Sie haben mal gesagt, die zweite Platte von Nick Drake, Brighter Later, sei für Sie die perfekteste Platte, die Sie je produziert hätten. Und Unhealthbreaking von Fairport Convention. Sie erwähnten dann auch The Hangman's Beautiful Daughter von The Incredible String Band. Ich würde Sie jetzt gerne fragen, worin bestehen für Sie die besonderen Qualitäten eines Musikproduzenten? I mean, a lot of times when a producer can ruin a musician. Musicians have to be very careful. But and I don't say that I've always been the ideal. Oft kann ein Produzent eine Musik ruinieren. Und ich sage nicht, dass ich immer der ideale Produzent gewesen bin. Aber die besten Platten sind die, wo du merkst, wie etwas geschieht. Du bist im Studio mit einem Künstler und er oder sie ist völlig entspannt. Man vertraut dir. Und wenn du dann sagst, mach noch einen Take, versuch's nochmal, jetzt mit etwas mehr Tempo oder sowas. Wenn sie dir dann vertrauen, relaxed sind und einfach spielen, wenn sie deinen Rat annehmen und nicht darüber grübeln oder diskutieren, nun, dieser Moment ist der wichtigste für die Platten, die ich gerne mache. Wir machen das, was ich Performance Records nenne, das heißt Platten, die praktisch live im Studio eingespielt werden. Ich arbeite nicht nur auf diese Art. Oft machen wir auch Overdubs, reparieren Stellen oder präparieren etwas. Hinzu kommt noch das gründliche Abmischen der Tonspuren. Aber der springende Punkt dabei ist, dass, auch wenn es keine reine Performance ist, das Resultat so klingt, als könnte es eine gewesen sein. Mit denselben Elementen des Risikos und des Abenteuers, der Zufälle und der Emotionen, die man in einer echten Live-Performance findet. Manchmal bedient man sich dafür einiger künstlicher Hilfsmittel. Doch generell ist das die Sache, auf die man wirklich abzielt. And sometimes you do this with a little bit of artifice, but that's what you're really aiming for. I never felt magic crazy as this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, bright in my northern sky. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute Ihnen die folgende Frage gestellt haben. Eine Frage über Ihren Künstler Nick Drake. Wenn es Sie nicht stört, würde ich Sie gerne jetzt direkt fragen, welche Erinnerungen Sie an diesen außergewöhnlichen Songschreiber haben. I remember being told about him by Ashley Hutchings from Fairport, calling him up and. Ich erinnere mich, dass mir der Fairport-Bassist Ashley Hutchings von Nick Drake erzählt hatte. Ich rief Nick an und fragte ihn, ob er ein Tape mit seiner Musik hätte. Er kam und brachte mir das Tape, ich legte es ein und es war mir sofort klar, dass es sich um außergewöhnliche Musik handelt. Das ist eine sehr lebhafte erste Erinnerung an ihn. Die Arbeit mit ihm hat Spaß gemacht, vielleicht etwas aus den falschen Gründen, aber Freude gemacht hat's allemal. Die Musik war sehr verformbar, wenn Sie so wollen. Nick war für viele Ideen offen. Die Songs waren eigentlich noch nie öffentlich aufgeführt worden. Sie hatten noch keine richtige Form. Sie befanden sich also noch in einem Rohzustand. Aus dem Grund konnte man dabei seiner Fantasie freien Lauf lassen. in those days things were a lot cheaper and damals war ja auch alles viel billiger und wir hatten einen ganzen Pool guter Musiker. Ich buchte mehrere Tage hintereinander die Soundtechnik-Studios. Nachmittags arbeiteten wir an der neuen Fairport-Convention-Platte und Nick Drake kam um 9 Uhr abends rein. Ich bat den Fairport-Gitarristen Richard Thompson, nach ihrer Session noch da zu bleiben und dann probierten wir was aus. Entweder es klappte oder auch nicht. John Cale arbeitete mit mir an etwas und sagte mir am Ende eines Studiotages, spiel mir alles vor, was du gerade machst. Ich will alle deine Works in Progress hören. Ich spielte ihm ein paar Sachen vor, dann auch was von Nick Drake und er sprang aus dem Stuhl und meinte, wie lautet seine Adresse, ich will ihn sehen. So kamen die beiden Tracks zustande, an denen Cale beteiligt war. When you deem me so high, when you deem me so high, when you deem me so high. Wie kam es dazu, dass ein so talentierter Künstler wie Nick Drake letztlich scheiterte und abzudriften begann? Sadly, he just became more and more withdrawn. I think he traurigerweise zog sich Nick immer mehr zurück. Die wahre Geschichte seiner Gefühle liegt in diesen letzten Aufnahmen, diesen schrecklichen, beängstigenden Songs, Black Eyed Dog, ja, und Hanging on a Star. Ich denke, er war sehr verwirrt von der Tatsache, dass Kritiker und Musikerkollegen fanden, er sei großartig, aber kein Publikum für sich gewinnen konnte. Es lag zum Teil an seiner eigenen Schüchternheit. Er war nicht darauf vorbereitet, rauszugehen und live aufzutreten. Wenn er einen Artikel in Melody Maker oder New Musical Express darüber las, wie toll er sei, wenn John Peel seine Platte spielte und seine Musik liebte, dachte er, er müsse eine Menge verkaufen. Als das nicht passierte, hat ihn das sehr deprimiert. Und er wurde noch scheuer und zog sich noch mehr zurück. Die erste Platte, der erste Song, den wir gemeinsam erfolgreich aufgenommen haben, Fruit Tree, klingt wie eine Prophezeiung seines eigenen frühen Todes und seiner eigenen Karriere. Oft ist der kreative Output eines Künstlers vergleichbar mit dem Dampf, der aus einem Schnellkochtopf dringt. Wenn alle anderen Ventile zu sind, wird dieses eine Ventil quasi sehr intensiv, sehr voll, sehr reich. Nick konnte nicht mit den Leuten reden, es floss alles in die Songs. Man kann irgendwie nicht allzu traurig darüber sein, denn irgendwie bewegte er sich von Anfang an auf dieses Leben zu, das er dann gelebt hat. Es war natürlich traurig, das alles mitzuerleben, aber auf seltsame Weise schien das auch seine Intention gewesen zu sein, dass alles diesen Lauf nahm. It seemed that in some strange way that was his intention, was to have it work out that way.